alten Schlomo Rodenbaums Stimme weh. Er hat die Gaskammer überlebt. Wie hat er das bloß geschafft, sagten wir den Alten. Na, ganz einfach, die Luft kann halten. Da sind der himmlische Dreh. Mit deinem Zaun aus Stadtachelrad. Der Westen ist grün, der Osten ist rot. Offen, da links was geraus, auf dem Alter tot. Zum Bahnhof quatscht mich ein Ausländer an. Die Sache hat die Fresse, du Musenmann. Dann zieht der Kerl auf einmal sein Messer. War kein Musenmann, ein Spaghetti-Fresser. Wohin noch guckst du, kannst du den Augen kommen und raus. Wird schwarz, aus Blau wird braun. Von der Macht ist doch nicht mehr von der Osten bis zum Harz. Für Deutschland Zukunft bin ich schwarz. Too much. Zu viele Türken, too much, aha, too much, zu viele Türken, too much, aha. Spießer schreien laut, wie sind denn um die Ecke kommt dieses Kind zu Mai, das kann er wohl auch nicht sagen. Die Straße ist plötzlich türkenfrei, weil dieser Zaun ist wirklich neu. Zicke zack, na zicke zack, oi, oi, oi.